usciti parecchie interessanti conversazioni, veramente fino agli 11, 11 e mezzo. Adesso abbiamo, ieri avevamo avuto von Hermann e dopo, anzi, se c'è qualcuno, anche Simons, quindi si può fare una breve chiacchierata sulle loro conversazioni. Adesso abbiamo Hugo Ott, e non occorre presentarlo perché ormai il suo libro ha suscitato ampio interesse in tutti i giornali tedeschi e italiani, e la sua opera, la biografia appunto Heidegger e nazismo, e viene pubblicata tra poco in lingua italiana, perciò siamo ben contenti di avere, diciamo, i nomi più brillanti della cultura di cui stiamo trattando in questo convegno. Il professor Mario Signore presiede tutto il giorno e für die Deutschen kein Wort. Ugo Ott ist Ugo Ott. Die kürzlich erschienenen Beiträge zur Philosophie, die im Mittelpunkt dieser Tagung stehen, ausgesprochen und unausgesprochen. 1936 bis 1938 von Martin Heidegger in aller Stille notiert und gemeinsam mit seinem Bruder Fritz in einer spannungsreichen, wie glaubhaft und zuverlässig überliefert ist, Kooperation kollationiert, verweisen sehr eindringlich auf den theologischen Philosophen. Eine neue, eine andere geheime Offenbarung. Die Beiträge sind geschrieben in einer Lebensphase, und da setze ich ein als Historiker, in einer Lebensphase, da Heidegger nach eigenem Bekunden mit zwei Pfählen Fleisch zu tun hatte, diese starke paulinische und kierkegaardsche Version wird von Heidegger verwendet. Nämlich zwei Pfählen im Fleisch der Auseinandersetzung mit dem Glauben der Herkunft und dem Misslingen des Rektorats in dieser Reihenfolge. Mehrmals und mehrfach zugleich aber erklärt der gescheiterte Rektor, seit 1935 verstärkt, den Gott der Juden und der Christen für tot, selbstverständlich zusammen mit der Metaphysik, der denkerischen Voraussetzung aller Arten von Theismus. Zitat aus den Beiträgen: Mit dem Tode dieses Gottes fallen alle Theismen dahin. Theismen, die je und je verrechnende Titel sind. An die Stelle dieses Vakuums, denn dass eine Leere entstanden ist, wenn aller Sinn einer Jahrtausende währenden Deutung aufgehoben ist, genauer vermerkt zerstört ist, dürfte offenbar sein, wird das Sein in der Wesung als letzter Gott in seiner einzigsten Einzigartigkeit gesetzt. Das a priori, präziser, das religiöse a priori, nicht mehr gefragt, wie sehr Heidegger die Frage zum beständigen Postulat regelrecht dogmatisiert, immer wieder auf den fragenden und tragenden Boden verweisend, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Es gibt Sein. Dieses Grundthema aus Sein und Zeit mag einem in den Sinn kommen. Es gibt Gott. Indes nur den letzten Gott im Vorbeigang. Nicht mehr sich gebend, sondern nur noch hereinwinkend in die Versammlung der wenigen, die sich und ihre Bünde gesucht und gefunden haben und bereit sind, den letzten Gott in seinem Vorbeigang zu erwinken. Wenn die Wahrheit des Seins sich ereignet, unberechenbar und unmachbar. Der jüdisch-christliche Gott jedoch, das Ens Entium, hat sich ungefragt geoffenbart. Mit welchem Recht aber wird hier eingangs vom theologischen Philosophen gesprochen? Hat Heidegger nicht schon früh genug das vorgestellte Zugsgeflecht von Theologie und Philosophie analysiert und die Beziehungslosigkeit beider Gegenstandsgebiete dekretiert? Theologie, auch die christliche, ist allenfalls eine ontische Wissenschaft gegenüber der Philosophie, der Wissenschaft vom Sein, der alleinigen ontologischen Wissenschaft. Es gibt also keine Wissenschaft außer dieser Philosophie, den sogenannten Wissenschaften, den ontischen Wissenschaften liegt jeweils ein Positum im Sinne eines in sich geschlossenen Gebietes des Seienden zugrunde, weshalb alle positiven gleich ontischen Wissenschaften einander relativ nahe stehen, während sie allesamt von der Philosophie absolut geschieden sind. Das heißt beispielsweise, die Theologie steht als positive Wissenschaft der Chemie und Mathematik näher als der Philosophie. Oder genauer, es gibt da überhaupt keine Nähe. Heidegger führt den Jahrhunderte währenden Zusammenhang von Theologie und Philosophie ihn als vulgäre Auffassung disqualifizierend ad absurdum, indem er als These formuliert, apodiktisch, ich zitiere, die Theologie ist eine positive Wissenschaft und als solche daher von der Philosophie absolut verschieden. Heidegger hat sich also von der Theologie längst verabschiedet und sich befreit von dem Dickicht der Metaphysik, jener bodenlosen Verstellung der Seinsgeschichte. Wenn also vom theologischen Philosophen die Rede ist, dann könnte dies als Kampfansage an eine seit den 20er Jahren durchgehaltene wissenschaftstheoretische Leitlinie Heideggers aufgefasst werden. Wäre da nicht das Widersprüchliche, das Unterschiedliche, oft regelrecht Gegensätzliche im Denken und Sagen von Philosophie und Theologie, je nach den Wegstrecken seines langen Weges, den wir heute nur exemplarisch angehen können? Wie auch immer, das Thema ist enger formuliert, nämlich die katholischen Wurzeln im Denken Heideggers. Wäre viel zu sagen über das Wagnis einer solchen Formulierung. Aber ist dazu nicht schon alles, zumindest das Wesentliche gesagt von Heidegger selbst und geschrieben, seit jenem Gespräch von der Sprache zwischen einem Japaner und einem Fragenden, 1953-54, entstanden anlässlich des Besuchs eines japanischen Professors. Rein formal möchte ich bemerken, dass wir es hier mit einer stilisierten lebensgeschichtlichen Erzählung zu tun haben, die auf die fernöstliche Ebene gehoben ist und im Rahmen einer religionswissenschaftlichen Ausrichtung steht. Im Übrigen scheint aufgrund des Buches von Reinhard May, Ex Oriente Lux, Heideggers Werk unter ostasiatischem Einfluss, letztes Jahr erschienen, eine Neubewertung solcher Gespräche geboten zu sein. Damals und dabei ging es auch um den Begriff und Bedeutungsgehalt von Hermeneutik. Der Titel sei ihm aus seinem Theologiestudium geläufig gewesen. In der Tat hatte Heidegger als Theologiestudent in Freiburg in den Jahren 1909 bis 1911 bei dem katholischen Exegeten Hoberg eine Hermeneutik-Vorlesung gehört. Damals sei er, ich zitiere, besonders von der Frage des Verhältnisses zwischen dem Wort der Heiligen Schrift und dem theologisch-spekulativen Denken umgetrieben worden. Demselben Verhältnis, zitiere weiter, nämlich zwischen Sprache und Sein, nur verhüllt und mir unzugänglich, sodass ich auf vielen Um- und Abwegen vergeblich nach einem Leitfaden suchte. Heidegger lässt den japanischen Gelehrten dann feststellen, offenbar sei er, Zitat, durch Herkunft und Studiengang in der Theologie anders beheimatet als diejenigen, die von außen her sich einiges anlesen, was in diesen Bereich gehört. Zitat Ende. Eine Feststellung, auf die Heidegger die berühmte Bestärkung vermittelt, Zitat, ohne diese theologische Herkunft wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Herkunft aber bleibt stets Zukunft. Und Heidegger präzisiert dieses Zitat, wenn beide einander rufen und die Besinnung in solchem Rufen einheimisch wird. Martin Heidegger hat diese Aussagen an anderen Stellen inhaltlich gefüllt und personalisiert durch die Erinnerung an einen theologischen Lehrer, den Dogmatiker Karl Reich, den letzten Zitat aus der Überlieferung der Tübinger spekulativen Schule, die durch die Auseinandersetzung mit Hegel und Schelling der katholischen Theologie Rang und Weite gab. Zitat Ende. Aus Reichs Buch Vom Sein, Abriss der Ontologie, 1896 bei Herder in Freiburg erschienen, habe er, so Heidegger, die Grundbegriffe der Ontologie sowie die wichtigsten Textstellen aus Aristoteles, Thomas von Aquin und Suarez kennengelernt. Schon als Oberprimaner und durch Karl Braik sei, ich zitiere, die Spannung zwischen Ontologie und spekulativer Theologie als das Baugefüge der Metaphysik in den Gesichtskreis, Zitat Ende, seines Suchens getreten. Ich füge weiter hinzu, dass für die Erschließung von Heideggers katholischen Quellen die anderen Bücher von Karl Braik wichtig wurden, nämlich Vom Denken, Abriss der Logik und Vom Erkennen, Abriss der Noetik. Der Einfluss Braiks auf das Denken, auch das spätere Denken Heideggers, ist bereits annäherungsweise von Richard Schaeffler untersucht, bedürfte jedoch tiefer schürfenden Arbeit. Es geht vor allem um eine Textstelle des franziskanischen Theologen Bonaventura, die dem Buch Vom Sein vorausgestellt ist, eine größere Textstelle aus Itinerarium Mentis in Deum, die um das Sein und das Nichts kreist. Zentral auch für die spekulative Theologie Braiks. Das umfangreiche Zitat beginnt mit dem Kernsatz Ipsum esse, das ist herausgehoben, Deo, Adio, Entschuldigung, Adio, das heißt, Ipsum esse adio in se certissimum quod non potes cogitari non esse, quia ipsum esse purissimum non occurrit nisi in plena fuga non esse sicut et nihil in plena fuga esse. Braik hatte den Hauptsatz, vor dem dieser Akkusativus cum infinitivo abhängt, ausgespart. Ich hole ihn nach. Volens igitur contemplari dei invisibilia quod essentiae unitatem primo defigat aspectum in ipsum esse et vidiat. Ich übersetze. Wenn also einer das unsichtbare Gottes nach der Einheit seiner Wesenheit betrachten will, möge er zuerst seinen Blick festmachen in Richtung auf das Sein selbst und möge sehen, das Sein selbst ist in sich so sehr das Gewisseste und Sicherste, dass nicht gedacht werden kann, nicht zu sein, weil das Sein selbst als das Reinste nicht entgegenläuft, wenn nicht in voller Flucht vor dem Nichtsein, genauso wie das Nichts in voller Flucht vor dem Sein. Also, hier liegt die eigentliche Zusammengehörigkeit von Sein und Nichts vor. Wenn man die Sprachgewalt von Bonaventura wörtlich nimmt, dann kann das nicht übersehen werden. Ich weiß, es ist ein schwieriges Problem. Nach meiner Überzeugung sollte hier weitergegraben werden, eben nach den katholischen Wurzeln im Denken Heideggers. Braik selbst, der sich einer eindeutigen Zuordnung, etwa zur katholischen Tübinger Schule oder zur Neuscholastik beispielsweise, zu Schulen oder Richtungen entzieht, der entschiedener Vorkämpfer gegen den Modernismus war, aber auch der philosophischen und theologischen Orthodoxie der katholischen Universität Fribourg in der Schweiz höchst verdächtig war, müsste eine Neubewertung erfahren und in diesem Zusammenhang wäre der Einfluss Braiks auf Heidegger noch plastischer herauszustellen. Heidegger, so möchte ich zu behaupten wagen, ist aus seinen Anfängen zu verstehen, in denen er blieb und in die er später nur tiefer einkehrte. Diese Formulierung etwa hat Bernhard Welte 1957 seinem Tagebuch anvertraut, nach vielen Gesprächen, die er mit Heinrich Ochsner beständig hatte. Wir wissen aus der personalen Beziehung zu Heinrich Ochsner, dass schon 1915 von Heidegger gelegentlich der Lektüre von Lasks Buch über das Urteil Alethea als Unverborgenheit begriffen worden ist, dass seinerzeit schon die Wendung gefunden wurde, die Welt weltet, und zwar im transitiven Sinn verstanden. Und zur nämlichen Zeit ging nach dem Zeugnis von Heinrich Ochsner Heidegger um mit dem vorstellenden Denken, das auf die Theologie eine verderbliche Wirkung habe. Heinrich Ochsner, der entscheidende Gesprächspartner des jungen Heidegger, hat mitgeteilt, dass Bonaventuras Previlogium und Itinerarium zur intensiven Lektüre der Jahre 1915 bis 1917 gezählt haben. Mit Joan Caputo, The Mystical Element in Heidegger Thought, könnten wir auch fragen, ob Heideggers Denkweg sei eine mystische Wanderschaft, ein Itinerarium mentis, nicht wie bei dem heiligen Bonaventura hin zu Gott in Deum, sondern hin zum Sein als Sein. Die frühe Begegnung mit der Mystik, der mittelalterlichen Mystik indes, verdankt Heidegger einem anderen Freiburger Theologen, dem Philosophen und Dogmatiker Engelbert Krebs, später Nachfolger auf dem Breikschen Lehrstuhl. Heidegger erwähnt Krebs in den kargen biografischen Aussagen nicht und übergeht ihn auch sonst mit Schweigen, im Unterschied zu Karl Breik, der gleichsam kanonisch fixiert wird, wie auch der Meßkircher Landsmann Konrad Gröber, der nachmalige Freiburger Erzbischof. Aus welchen Gründen auch immer, obwohl seit 1912 eine mehrere Jahre währende sehr dichte und dialogische Beziehung zwischen Krebs und Heidegger aufgebaut und gepflegt worden ist, deren Tiefe noch auszuloten, deren Ausmaß noch abzuschreiten und deren Wirkungsgrad noch zu berechnen ist. Für mich steht angesichts der Fülle der philosophischen und theologischen Arbeiten und Manuskripte von Engelbert Krebs außer Frage, dass für die wissenschaftliche Sozialisation Heideggers wie für die Impulse seines Denkens dieser Freiburger Dogmatiker die entscheidende Größe der früheren Jahre gewesen ist. Das Verhältnis beruhte übrigens in einem wechselseitigen Geben und Nehmen, vorzüglich auf den Feldern der Urkirche, der Mystik und der scholastischen Philosophie wie Theologie. Nebenbei gesagt, auch das Problem der formalen Anzeige ist schon im Ersten Weltkrieg diskutiert worden. Da Krebs überdies eine wichtige biografische Komponente in Heideggers Lebensgeschichte darstellt, gewinnt die Beziehung eine herausragende Bedeutung. Um ein Beispiel der wissenschaftlichen Beeinflussung zu nennen, noch in der Vorlesung Heideggers vom Sommersemester 1935, Einführung in die Metaphysik, schwingt nach, besser gesagt bebt nach, was Heidegger aus der theologischen Dissertation von Krebs gelernt hatte, der Logos als Heiland im ersten Jahrhundert, 1910 veröffentlicht. In dieser dogmengeschichtlichen und religionsgeschichtlichen Arbeit wird eine Basis für die spekulative Behandlung des Logos-Begriffs auf patristischem und biblischem Hintergrund gesucht und eine große Auseinandersetzung mit Richard Reitzenstein gewagt, der die ganze johannäische Theologie auf die ägyptisch-hellenistische Poimandres-Gemeinde und überhaupt auf die religiösen Hermes-Kulte zurückführen wollte. Wir wissen, wenn auch noch nicht veröffentlicht, mit welcher Literatur sich Heidegger vor allem 1918 im Zusammenhang mit den religionsphänomenologischen Vorstudien befasst hat. Sie gehören fast ausnahmslos in dieses Untersuchungsgebiet von Engelbert Krebs, der ja gerade in den letzten Jahren des intensiven Gesprächs mit Heidegger weitere einschlägige religionsgeschichtliche Arbeiten publiziert hat. Engelbert Krebs, dessen Tagebuchaufzeichnungen eine wichtige Quelle, vielleicht die wichtigste, der inneren Entwicklung des frühen Heideggers sind, war aber auch der priesterliche Freund. Und in dieser persönlichen Konfiguration teilte Heidegger im März 1917 Krebs die Verlobung mit Fräulein Elfriede Petri mit, die aus einer Offiziersfamilie lutherischer Konfession stammte, sich seinerzeit, wie das Tagebuch von Krebs mir sagt, mit dem Gedanken einer Konversion zum Katholizismus trug. Davon jedoch riet ihr Krebs ab. Sie solle nichts übereilen, vielmehr warten bis nach der Hochzeit. Engelbert Krebs traute am 21. März 1917 das Brautpaar Heidegger Petri nach katholischem Ritus in der Universitätskapelle des Freiburger Münsters. Vor diesem Hintergrund ist der Abschiedsbrief Heideggers an Krebs vom 9. Januar 1919 zu lesen. Ist nicht ganz unbekannt. Ein Schlüsseldokument des frühen Heidegger, der eine weltanschauliche Kehre vollzogen hat. Die zentrale Stelle dieses Briefs lautet: Erkenntnistheoretische Einsichten übergreifend auf die Theorie geschichtlichen Erkennens haben mir das System des Katholizismus problematisch und unannehmbar gemacht, nicht aber das Christentum und die Metaphysik, diese allerdings in einem neuen Sinne. Soweit das Zitat. Ein solcher Brief kann, wie geschehen, recht pauschal interpretiert werden. Ich nehme eine Wendung, die Max Müller im Vorwort zur zweiten Auflage der Dissertation von Gerd Häfner geschrieben hat. Dieser neue Sinn von Metaphysik sei Heidegger dann in der Kehre zugleich ihre Verwindung gewesen. Heideggers Weg ist der Aufbruch eines Philosophierenden als Ausbruch aus einem bestimmten wissenschaftlichen Bereich, Theologie und Metaphysik, als Herkunft zu einer neuen Bereitschaft und Zukunft des Denkens. Solche Sätze helfen, meine ich, nicht weiter. Heidegger bezeichnet in diesem Brief den Zeitraum, in dem seine grundsätzliche Neubesinnung und Umkehr sich entfaltete, ganz exakt, ich zitiere, die vergangenen 2 Jahre. Diese Zeitspanne begann mit einem Brief Heideggers an Martin Grabmann vom 7. Januar 1917, worin er dem berühmten Erforscher der Scholastik seine wissenschaftlichen Pläne entwickelte, die noch ganz eingebettet und verwurzelt sind in der scholastischen Erkenntnislehre, dem systematischen Gehalt der Scholastik. Von hier aus will er weiterarbeiten, ich zitiere, auf dem Gebiet der mittelalterlichen Scholastik und Mystik. Nachdem er zuvor zu einer genügenden Sicherheit in den systematischen Problemen gelangt ist, ich zitiere, was auf eine Auseinandersetzung mit der Wertphilosophie und der Phänomenologie von innen heraus, und das ist unterstrichen, abzielt. Dies liegt alles noch uneingeschränkt auf der Linie von bekenntnisartigen Äußerungen, die Heidegger dem Freiburger Domkapitel gegenüber abgegeben hatte, dem er ein mehrjähriges Habilitationsstipendium 1913 bis 15 verdankte, und zwar aus einer Stiftung zu Ehren des heiligen Thomas von Aquin, zum Beispiel in einem Brief vom Dezember 1915, ich zitiere, der gehorsamst Unterzeichnete glaubt in etwa wenigstens hochwürdigstem erzbischöflichen Domkapitel für sein wertvolles Vertrauen dadurch stets danken zu können, dass er seine wissenschaftliche Lebensarbeit einstellt auf die Flüssigmachung des in der Scholastik niedergelegten Gedankengutes für den geistigen Kampf der Zukunft und das christlich-katholische Lebensideal. Zitat Ende. Als Heidegger solche schrieb, konnte er sich noch Hoffnungen auf den schon längere Zeit vakant gehaltenen Freiburger Lehrstuhl für Philosophie, der mit einem Katholiken zu besetzen war, machen. Solche Erwartungen indes wurden 1916 zunichte, weil die für den katholischen wissenschaftlichen Nachwuchs einflussreichen Ordinarien, der in Freiburg lehrende Historiker Heinrich Finke, aber auch der in München tätige Philosoph Bäumker, andere Ziele verfolgten. Die Hintergründe dieses Sinneswandels von Finke sind noch nicht untersucht. Heidegger sah sich mehr und mehr veranlasst zu einer wissenschaftspolitisch anderen Orientierung, die er allmählich bei Husserl gewann, der seit dem Sommersemester 1916 an der Universität Freiburg lehrte. Die Annäherung Heideggers an Husserl lässt sich mit Intensität seit dem Herbst 1917 beobachten. Seitdem wuchs die Beziehung zu einem echten philosophischen Gespräch, das der Phänomenologe Husserl auf der Basis väterlicher Gefühle dem hoffnungsvollen Privatdozenten gegenüber pflegte, gipfelnd im Verständnis von Symphilosophien, wie Husserl in Briefen an Heidegger dies zum Ausdruck brachte. Husserl erwartete von Heidegger die Entwicklung zum Religionsphänomenologen. Und Heidegger war vorbereitet, längst vorbereitet mit einer klaren eigenen Zielsetzung. Das religiöse a priori rückte bei Heidegger seit dem Sommer 1917 in das Zentrum des Suchens und Denkens, wobei Heidegger sehr unterschiedliche Strömungen prüfte und auswertete. Das heißt, Heidegger setzte sich auseinandersetzend aus dem Gott oder dem Göttlichen, das sich unmittelbar mitteilt und kundgibt im Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, welches wiederum ein Wesenselement des Selbstbewusstseins darstellt. Unverzichtbare Grundlage blieb ihm die mittelalterliche Mystik, besonders Meister Eckhart, und damit auch das beständige Gespräch mit Krebs, der einer der besten Kenner dieser Überlieferung war. Er bot im Wintersemester 1917-18 eine Mystikvorlesung an, die erste in Freiburg, die großen Anklang fand. Der Theologe Krebs. Wir wissen aber auch, dass beide sich in dieser Zeit der Klärung mit Bernhard von Clairvaux, dem Begründer der mittelalterlichen Mystik, beschäftigten. Ganz konkret mit Sermo 3 in Canticum Canticorum. Und so machte Heidegger sich im September 1918 noch an der Westfront stehend zu Bernhards Sermo 3 Notizen, das Incipit aufgreifend. Ich darf es nun lateinisch vorlesen. Hodie legimus in libro experientiae. Convertimini ad vos ipsos et attendat unus quisque conscientiam suam super his quae dicenda sunt. Explorare velim si cui umquam vestrum ex sententia dicere datum sit, osculetur me osculo oris sui. Non est enim cuius vis hominum ex affectu hoc dicere, sed si quis ex ore Christi spirituale osculum vel semel accepit, hunc proprium experimentum profecto solicitat et repetit libens. Ego arbitror neminem vel sciere posse quid sit, nisi qui accipit. Est quippe manna absconditum, et solus qui edit ad hoc esuriet. Est fons signatus, cui non communicat alienus, sed solus qui bibit ad hoc sitiet. Audi expertum quomodo requirit, rede mihi inquit, letitiam salutaris tui. Ich übersetze. Heute lernen wir im Buch der Erfahrung. Wendet euch um zu euch selbst und ein jeder richte sein eigenes Bewusstsein auf das hin, was gesagt werden muss. Ich möchte erforschen, ob jemals einem unter euch zuteil geworden ist, aus einem Denkspruch zu sagen, an seines Mundes küssen lasse er mich trinken. Denn es ist nicht Sache eines beliebigen Menschen, aus einer Gemütsbewegung heraus solches zu sagen. Vielmehr, wenn einer aus dem Munde Christi den geistlichen Kuss auch nur einmal empfangen hat, dann spornt diese ganz eigene Erfahrung ihn natürlich an und er gelangt gerne zur Wiederholung. Ich glaube, dass niemand gar wissen kann, was das sei, es sei denn, er empfängt. Es ist nämlich das verborgene Manna, und allein wer es isst, wird weiterhin hungrig sein. Es ist der versiegelte Quell, an dem ein Fremder kein Teil hat. Vielmehr nur wer daraus trinkt, wird weiterhin danach dürsten. Höre einen, der die Erfahrung gemacht hat, wie er bittet: Gib mir wieder die Wonne deines Heils. Für Heidegger, der den einleitenden Satz folgendermaßen übersetzte: Heute wollen wir uns im Felde persönlicher Erfahrung auffassend, beschreibend bewegen, ist hier die Zurückwendung auf die eigene Erlebnissphäre und das Hinhorchen auf die Kundgabe des eigenen Bewusstseins thematisiert, die Kraft der religiösen Eigenerfahrung, ein Verlangen und ein sich Mühen um die Gegenwart Jesu, welches erweckt werde durch die Grunderfahrung. Diese freilich werde nicht verfügbar, etwa in der Befolgung kirchengesetzlicher Vorschriften. Vielmehr gelange einer zum Wissen aus dem wirklichen Erfahren haben. Diese Erfahrung freilich werde vermittelt und wahrhaft wirksam in einem geschlossenen Erlebniszusammenhang, der nicht durch Beschreibung übertragbar sei. Fons signatus, cui non communicat alienus. Der versiegelte Quell ist hier ein verschlossener Born, der in einem verschlossenen Garten liegt. Der Zugang kann nur geschenkt werden, gnadenhalber. Die Konstituierung des noetisch-religiösen Erlebniszusammenhangs ist geschichtlich, historisch. Qui bibit, atuxitiet, wer trinkt, wird weiterhin dürsten. Das heißt, und hier gewinnt Heidegger die historische Ebene, die religiöse Grunderfahrung ist nicht nur zeitlich a priori, sie begründet vielmehr die Erinnerung, die Memoria. Damit sind die konstitutiven Elemente der Erinnerung und ihr Funktionswert im Objektivierungsprozess historischen Erkennens umschrieben. Solches freilich hatte der frühe Heidegger schon klar bei Karl Breyk kennengelernt, in dessen vom Erkennen Abriss der Noetik dies im Zusammenhang mit Conscientia, Selbstbewusstsein, dargelegt ist. Warum Heidegger die für das Wintersemester 1919 auf 20 angekündigte Vorlesung, die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik, abgesetzt hat, ist bis jetzt noch nicht geklärt, da die der Fakultät gegebene Begründung eher formal klingt. Ich kenne die knappen Skizzen zu der geplanten Vorlesung, die Heidegger im August 1919 notiert hat. Für ihn war die treibende Problematik und Methodik die phänomenologische Erforschung des religiösen Bewusstseins, was, und so kategorisiert er, besage erstens negativ Verzicht auf konstruktive Religionsphilosophie, zweitens negativ Nichtaufgehen im rein historischen als solchem, dafür aber nun positiv, drittens Rückführung der echt geklärten und als echt ursprünglich erschauten Phänomenologie in das reine Bewusstsein und seine Konstitution. Ohne auf weitere Gedanken einzugehen, gilt festzuhalten, für Heidegger ist notwendig die Einsicht in die universale Radikalität phänomenologisch-intuitiver Beschreibung und deren Voraussetzungslosigkeit. Das zielt jedoch auf die Form auf die Form der Einstellung. Nur andeutungsweise sei hier herangezogen die zu nämlicher Zeit erfolgende Beschäftigung mit dem hinterlassenen Manuskript von Adolf Reinach, der im Frühjahr 1917 an der Front gefallen war, das Absolute. Reinach, durch das Fronterlebnis zu einem Erlebnis der Geborgenheit in Gott gelangt, aus einer kindlichen Haltung, definiert die Zugangsmöglichkeit, ich zitiere, die Stellung zu Gott ist richtungsgebend für unser erlebnismäßiges Verhalten zu ihm. Dies kann Heidegger nicht annehmen, vielmehr gelte, ich zitiere, unser erlebnismäßiges Verhalten zu Gott, nämlich das Primäre, weil in uns gnadenhaft aufzuhellende, ist richtungsgebend für die religiöse spezifische Konstituierung Gottes als, jeweils in Anführungszeichen gesetzt, phänomenologischen Gegenstandes. Zitat Ende. Für Heidegger ist dies jedoch eher ein methodisches Problem, ansonsten kann er die Grundaussagen Reinachs nachvollziehen, zitiere, aus Reinach, das absolute Geborgenheitserlebnis, das den bisher Ungläubigen durchströmt, führt ihn zu Gott und zugleich seiner Absolutheit gemäß zu einem in absoluter Höhe thronenden Gott. Oder ein anderes Zitat aus Reinach, das Heidegger als annehmbar unterstreicht, wir Menschen, die wir in Zeit und Raum und der irdischen Welt stehen, erfassen das Überirdische. Das ist das kostbarste Geschenk, mit dem uns Gott begnadet hat. Wohl am bedeutsamsten wurde für Heidegger 1917 auf 18 die Beschäftigung mit Schleiermacher, dessen zweite Rede über das Wesen der Religion er schon im August 1917 im kleinen Kreis behandelt hatte, von dort zum Problem des Irrationalismus gelangend. Aber durch mich bleiben alle diese Erfahrungen mit der Lektüre von Meister Eckhart, Augustin und auch der Mystikerin Teresa von Avila. So spielt beispielsweise das Schweigen als religiöses Phänomen, die mystische Stelle, besonders im 8. Traktat Eckharts von der Geburt des ewigen Wortes in der Seele, eine zentrale Rolle. Wiederum die Unmittelbarkeit des religiösen Erlebens zum Ersten und das spezifisch Irrationale der Mystik zum Anderen. Jedenfalls gelangt Heidegger auf dem Wege dieses Denkens zu der Einsicht, dass eine, ich zitiere, dogmatische, kasuistische Pseudophilosophie eines, wiederum Zitat, bestimmten Religionssystems, Zitat Ende, wie es der Katholizismus darstellt, der Religion und dem Religiösen keineswegs am nächsten stehen, ja, es regelrecht verstellen, da etwa das Problem des Religiösen a priori philosophisch nicht verortet wird. Das System ist angesprochen, und deswegen habe ich diesen größeren Umweg gemacht, weil ich wissen wollte, was Heidegger unter System versteht, so wie es im Abschiedsbrief an Krebs vom 9. Januar 1919 begegnet ist. System ist für Heidegger 1917 auf 18 die Gegenstruktur zum Religiösen a priori. Denn im und durch das System wird die Erlebnisfähigkeit eingeengt, schließlich ertötet, weil das ursprüngliche Bewusstsein fehlt. Deswegen müsse das System des Katholizismus durch, ich zitiere, ein verwickeltes, unorganisches, theoretisch völlig ungeklärtes, dogmatisches Gehege von Sätzen und Beweisgängen hindurch, um schließlich als kirchenrechtliche Satzung mit Polizeigewalt das Subjekt zu überwältigen und dunkel zu belasten und zu drücken. Zitat Ende. Nicht zuletzt die Scholastik hat nach Heidegger die Unmittelbarkeit religiösen Lebens stark gefährdet, vor lauter Theologie und Dogmen die Religion vergessen, damit eine Entwicklung auf den Höhepunkt bringend, die schon in der frühen Kirche begann, Zitat, der theoretisierende, dogmatisierende Einfluss der kirchenrechtlichen Institutionen und Satzungen. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang ist die Mystik als elementare Gegenbewegung aufzufassen. Heidegger zieht die persönliche Folgerung aus diesen erkenntnistheoretischen Einsichten, wie es im Brief heißt, übergreifend auf die Theorie geschichtlichen Erkennens. Das System des Katholizismus ist ihm problematisch geworden und unannehmbar, nachdem es einmal in seiner zerstörerischen Wirkung erkannt worden ist. Nicht aber das Christentum und die Metaphysik, hat er geschrieben. Das Christentum, wie diese sich Heidegger in der Persönlichkeit Martin Luthers präsentiert. Bei Luther sieht Heidegger den Aufbruch einer, ich zitiere, originalen, und das ist unterstrichen, originalen Form von Religiosität, Zitat Ende, wie sie selbst bei den Mystikern nicht angetroffen wird. So gelangt Heidegger zur Auseinandersetzung mit den Begriffen und Inhalten der lutherischen Theologie. Den scholastischen Satz Gratia supponit naturam will Heidegger jetzt auch wesentlich differenzieren, nämlich Gnade und Freiheit, Natur und Gnade, woraus sich Fragen der Justificatio, der Rechtfertigung und der Sakramentenlehre ergeben. Er werde sein Dasein und Wirken selbst vor Gott rechtfertigen, schrieb er an Krebs am Ende des Briefes. Und das ist lutherische Justificatio. In einem privaten Kreis hat Heidegger viel später, 1954, und ich komme damit zum Schluss, das scholastische Axiom, Gratia supponit naturam, von dem er nicht freigekommen ist, folgendermaßen übersetzt. Die Gnade erblüht auf dem Grunde der Natur. Den Inbegriff von Natur verstand er dann mit Hölderlin und dessen Strophe aus der Hymne der Rhein. Das meiste nämlich vermag die Geburt und der Lichtstrahl, der dem Neugeborenen begegnet. Und diese Interpretation muss gelesen werden in der theologisch begriffenen Bereitschaft für das Geheiß gemäß dem Jeremias Wort, Der Herr sprach zu mir, verkünde, was ich dich heiße. Und in der Aussage Heideggers vom Erbe, dass dem Menschen sich in Jahrhunderten, ich zitiere, an irdischen und himmlischen Kräften, Zitat Ende, angesammelt hat. Dieses jedoch werde vermehrt und überhöht durch das, was, zitiere, aus dem Geiste Gottes, Zitat Ende, einem zugeweht wird. Dieser Gott ist freilich entschieden der christliche Gott. Und von dort her konnte Bernhard Welte seine Grabrede gestalten. Ringraziamo il professor Hugot per la sua relazione e come già preannunciato dal Deus Ex Machina travolgente professor Penzo, adesso segue una discussione sulle relazioni dei, naturalmente del professor Hugot, ma recupereremo anche, vorremmo recuperare anche nella discussione le relazioni dei professori Simons e Herman. E dopo faremo una breve pausa e quindi daremo la parola poi al professor De Vitis per la seconda relazione della giornata. Allora, il professor Simons Intermana, convenzi? Herman. Bitte. Ja. Eine Diskussion bis elf Uhr, ja? Con la discussione aperta, quindi chi vuole intervenire. Wollte ich fragen, Sie haben über Welche gesprochen, nicht? Ich wollte etwas mehr wissen, diese Beziehung zwischen Welche und Heidegger, Professor. Der Welche war mein Freund, ich kannte ihn gut, ja. Wir haben auch etwas von ihm übersetzt. Ich hatte ihn sehr gern, ne? Und ich schätze ihn als ein großer Philosoph und Theologe und so weiter. Ich wollte wissen, wie die Sache war. Ja, die Beziehung mag vielfältig sein, einmal schon. Beide sind landsmannschaftlich verbunden, stammen aus Meßkirch. Welte ist natürlich erheblich jünger, ja. Aber doch alt genug, um mit Heidegger lange Zeit, zumindest von Meßkirch aus, den Weg zu begleiten. Das Erste. Das Zweite ist, dass Welte lange Jahre Privatsekretär des anderen großen Meßkircher Landsmanns, des Erzbischofs Konrad Gröber, gewesen ist, der ihm auch die Möglichkeit geboten hat, sich nebenher zu habilitieren, wissenschaftlich zu qualifizieren und das auch zu sagen, ihn gegen erhebliche Widerstände in der theologischen Fakultät nach mehreren Anläufen auch habilitieren zu lassen. Das wissenschaftliche Werk von Welte ist natürlich sehr stark auf Heidegger ausgerichtet. Und der spätere Lehrstuhl, der für ihn dann eingerichtet worden ist, nämlich das Grenzgebiet zwischen Philosophie und Theologie zu bestellen, das sagt das auch und seine Schüler, der Hämmerle und Kasper, zeigen das ja weiter. Wie sonst die persönliche Beziehung zwischen beiden Meßkirchern waren, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe Einsicht gehabt in Fragmente des Tagebuchs von Bernhard Welte, die nur einige Monate des Jahres 1957 und 1958 abdecken. Und in diesen Tagebüchern ist im Grunde Heidegger das permanente Thema, allerdings im Spiegel von Heinrich Ochsner, der in dem Freundeskreis als Don bezeichnet wird und der erzählt, offensichtlich unerschöpflich erzählt aus der frühen Zeit, der gemeinsamen Seminarzugehörigkeit zum Husserl-Seminar von 1916 ab, von dem ich auch Hinweise habe auf Lektüre, aber nicht nur von ihm. Eine Formulierung, die ich genommen habe, dass Heidegger von seinen Anfängen her zu verstehen sei, von denen er zutiefst und unauslöschlich geprägt worden sei, in die er dann später nur tiefer zurückkehrte, das ist eine Formulierung, wie sie Welte in seinem Tagebuch etwa gefunden hat. Eine andere Formulierung, die ich nicht erwähnt habe, war, dass er sich überlegt, wie lange braucht Heidegger noch, und ich erinnere mich an den Vortrag von Pater Koret gestern Morgen, er braucht Heidegger noch, um den Schritt zu tun, zu sagen, ist der christliche Gott. Und er reflektiert das in seinem eigenen Ich selbst, Welte, bin zu schnell mit diesem Schritt gewesen. Heidegger ist zu langsam, aber es steht bevor. Also das, sonst kann ich also nicht mehr sagen. Ich glaube, das sind Rahmenbedingungen, die... Ja. Noch eine zweite Frage. Ist, bekommt diese Tagebuch zu erscheinen oder wird gedruckt oder nur... Ich weiß es nicht. Das ist ein Nachlass, über den Kollege Kasper, verfügt. Das, ja. Vor allem der wissenschaftliche Nachlass, die Manuskripte. So. Und ich habe da keine... Ich weiß nicht genau, ob etwas geplant ist. Und, ja, danke vielmals. Grazie, professore, per l'intervento. Che ce l'ha? Non ho so Gehen Sie ans Mikrofon. Herrn Ott wollte ich nur fragen, ob er dann diese Texte, die wir jetzt kennen, unter dem Titel vom Ereignis zum letzten Gott, lediglich als Säkularisierung der christlichen Gottes- und Heilsvorstellung sieht. Sie haben uns ja sehr detailliert und präzise die christlich-katholische Herkunft Heideggers erläutert. Bedeutet das also dann, dass der von Heidegger selbst formulierte Anspruch, hinauszukommen, zu überwinden, zu verwinden etc., letztlich nicht eingehalten werden konnte? Also ich weiß nicht, wie das jetzt sein soll, ob man alle Fragen formuliert oder ob sie direkt... Ja, ich würde vielleicht auf diese Frage, was so wichtig ist, einfach sagen. Zunächst, vielleicht ist es methodisch nicht ganz klar geworden, ich bin ja ein historisch arbeitender Wissenschaftler, ja. Mensch, habe also den biografischen Ansatz, den lebensgeschichtlichen Ansatz und meine das Werk eines Menschen, jedes Menschen, was auch immer er schafft, ist nicht loszulösen von seiner Lebensgeschichte. Er ist immer auch Mensch, er ist faktischer Mensch, er ist menschlicher Mensch, wie auch immer die Philosophen das umschreiben, ich nehme es nur zur Kenntnis. Das heißt, mir ist mit einer Beschäftigung früher klar geworden, dass Heidegger 1935 in einer eminent tiefen Krise stand. Das ist mir zunächst mal klar geworden durch sein Scheitern in der Politik. Und aber, was mich dann überrascht hat, dass er im Jahr 1935 seine Vereinsamung und sein Überwältigtsein mit diesem paulinischen Wort der Pfähle beschreibt. Also Pfahl, die überwunden sein wollen. Und da sagt er, die Auseinandersetzung mit dem Glauben der Herkunft, das ist der erste, wichtiger als das Misslingen des Rektorats. Die Auseinandersetzung mit dem Glauben der Herkunft, der Begriff Herkunft ist bei Heidegger klar. Also deswegen habe ich diese Stelle aus dem Gespräch mit dem japanischen Professor genommen. Herkunft, Zukunft sind nichts zu trennen. In dem Sommersemester 1935 hält er die Einleitung in die Einführung in der Physik. Vorlesung, die, soweit ich das verstehe, eine klare Kampfansage auch an das, was man christliche Philosophie nennen kann, sind, mit scharfen Formulierungen. Zugleich eine Kampfansage, und das ist von mir halt entdeckt worden, ich kann nichts dazu, an Theodor Hecker, ohne dass er Theodor Hecker natürlich erwähnt. Er erwähnt ihn indirektest. Aber er ist offensichtlich von dem Buch des Theodor Hecker, Was ist der Mensch, zutiefst getroffen worden. Nun hat Theodor Hecker 1915 Kierkegaards Pfahl im Fleische übersetzt ins Deutsche. Sodass also, deswegen habe ich gesagt, das ist Paulinus und Kierkegaard, und Heidegger hat das bestimmt gelesen, damals schon, im Brenner, nicht? Das ist, in dem Brenner-Komplex ist das veröffentlicht. Das ist das eine. Und nun lese ich die Beiträge, die ja aus demselben Zeitraum stammen. Und für mich ist also die biografische Komponente, die für mich ebenso wichtig hermeneutisch ist, dazu zu sehen. Und so meine ich, und ich habe es gesagt, das ist eine andere, neue, geheime Offenbarung. Ich kann das nicht anders sehen. Nicht? Kann ich jetzt meine Fragen an Herrn von Herrmann formulieren zum gestrigen Vortrag? Ich möchte nur zwei oder drei herausgreifen. Sie haben uns also dargelegt, vor allem in der Interpretation des Humanismusbriefes, wie es um die Einordnung dieser Gottesproblematik in die Science-Frage bestellt ist. Nun ist mein Problem folgendes. Heidegger spricht, wie wir jetzt auch aus diesen zuletzt veröffentlichten Texten wissen, immer wieder von dem Gott bzw. den Göttern. Es ist klar, dass das also der hölderlinsche Interpretationskontext der griechischen Mythenwelt ist. Aber was bedeutet das? Kann er, wenn er seine Kritik an der Metaphysik oder seinen Versuch einer Verwindung der Metaphysik und damit also auch des christlichen Gottesbegriffes mit einem solchen Verweis auf den Gott bzw. die Götter unternimmt und illustriert, wirklich das Problemniveau, wie es mit der scholastisch-christlichen Philosophie gegeben ist, mit dem Monotheismus gegeben ist, überwinden in Richtung auf eine tiefere Problemstellung hin. Ist es also, ich frage das nochmals, nicht nur so etwas wie eine Restauration und ein philosophisches Salonfähigmachen einer romantisierten Naivität? Das ist die erste Frage. Die zweite, im Zusammenhang damit, was ist der philosophische Ausweis dafür, dass diese Offenbarung einer neuen Dimension des Gottes bzw. der Götter auf dem Hintergrund des Griechentums und vor allem eben der hölderlinschen Dichtung geschieht? Die Götter in einem mythischen Sinne oder den Gott, die Götter gibt es auch in anderen Kulturbereichen. Warum ist das nicht der Hinduismus? Die Vielfalt der Gotteswelt dort, die durchaus an Tiefe gleichzuhalten ist mit der griechischen. Warum sind es nicht die Götter der Naturvölker, die den Sündenfall der Metaphysik und des Monotheismus aus heidegger Sicht oder dieses christlichen Personalismus nicht begangen haben? Da ist meine Frage, ist das Willkür oder ist das irgendwie philosophisch ausweisbar? Oder ist es einfach eine Verabsolutierung einer letztlich eurozentrischen Position? Und die weitere Frage, die sich mir stellt, ist eben, lässt sich der heideggersche philosophische Ansatz mit diesem Universalanspruch, ein neues Denken zu begründen, das gilt, verbindlich ist für alle Kulturen, ob jetzt also mit buddhistischem oder sonst wie naturreligiösem Background, durchhalten? Und eine rein immanente Interpretationsfrage habe ich auch noch zur Stellung des Gottes oder der Götter in der heideggerschen Seinsdogmatik. Wenn ich an den Spruch erinnere, wir kommen für die Götter zu spät und zu früh für das Sein, mit Y geschrieben an dieser Stelle. Das heißt doch für mich einmal vordergründig, Es ist uns diese Unmittelbarkeit des Bewusstseins oder Erlebens oder der Erfahrung eines Gottes oder der Götter verloren gegangen, wie es das offenbar gegeben hat, noch in der griechischen Welt. Heidegger destruiert die Verfälschungen unseres Problembewusstseins, wie sie durch die Metaphysik bedingt sind, und versucht also eine neue Offenheit für das Sein vorzubereiten, nur vorzubereiten. Aber welche Stellung kann dann, wenn er also sagt, wir sind zu spät für die Götter und zu früh für das Sein, welche Stellung kann dann wieder der Gott oder können die Götter haben, die dann offenbar doch wieder auch erscheinen sollen? Da müsste es doch auch heißen, dass wir auch wieder zu früh kommen für diese Götter. Also irgendwie ist mir das rein in den Texten, wie sie so vorliegen, nicht klar. Vermutlich muss man da die zeitliche Abfolge bedenken, und ich glaube immer noch, dass es verschiedene, miteinander nicht so leicht vereinbare Interpretationsebenen auch da gibt, nicht nur zwischen Heidegger 1 und 2, sondern auch im Bereich von Heidegger 2. Das wären meine Fragen. Achso, soll ich jetzt darauf eingehen? Nun, Ihre Fragen, Herr Kollege Köchler, sind Fragen, die sich zweifellos bei der Lektüre Heideggers aufdrängen, die sich aber, wie ich meine, aus seinem Werk klar und eindeutig beantworten lassen. Ihre erste Frage, wenn ich sie recht verstanden habe, der rätselhafte Unterschied zwischen dem Singular und dem Plural. Heidegger spricht von den Göttern oder von dem Gott. Nun, zu dieser Frage hat er in den Beiträgen zur Philosophie eine klare Antwort gegeben, nämlich: Er beansprucht nicht, etwa hier in den Beiträgen zur Philosophie, den neuen, den zum anderen Anfang der Wesung der Wahrheit des Seins gehörenden, den letzten Gott, selbst schon denken zu können, ihn schon näher charakterisieren zu können, sondern all die Worte, mit denen er in Bezug hier auf die Dimension des Göttlichen spricht, von Gott, den Göttern, von der Götterung, nicht? Mit all diesen verschiedenen sprachlichen Wendungen wird von ihm zunächst nur die Dimension des Göttlichen überhaupt angedacht, und zwar in ihrem Wesensort, in der geschichtlichen Wesung der Wahrheit des Seins als Ereignis. Wir dürfen nicht meinen, dass hier in den Beiträgen zur Philosophie und auch darüber hinaus das, was er in den nächsten 30 Jahren dazu gesagt hat, oder 30 sind es gar nicht, 40, 50, 60, doch, auch also die eine Weltgegend, die Göttlichen im Gefircht, nicht? Auch hier wird nur gesagt, dass zur Welt eine der Gegenden gehört, die den Namen die Göttlichen hat. Er spricht dann auch mal von Göttern, aber es wäre eine absolute fehlgehende Interpretation, wenn wir sagen wollten, hier werde schon eine neue Erscheinungsweise und ein neu erschienener Gott schon des Näheren angedacht. Er ist ja gar nicht erschienen. Er wird nur vorgedacht, die Möglichkeit wird gedacht, die Möglichkeit innerhalb der offenen Wesung der Wahrheit des Seins als Ereignis. Und die offene Wesung, die nicht in sich verstellte Wesung, ist ja die Wesung des anderen Anfangs. Aber wir leben ja gar nicht in der seinsgeschichtlichen Epoche des anderen Anfangs, sondern für Heidegger am Ende des ersten Anfangs, im Übergang zum anderen Anfang. Also unsere geschichtliche Epoche, seinsgeschichtliche Epoche, ist gekennzeichnet nur vom Übergang her. Und deswegen wird hier nur, ebenso wie die Wesungsweise der Wahrheit des Seins als Ereignis, auch zunächst nur denkend entworfen wird, so wird eben auch das Verhältnis von Sein und Gott oder von Gott und Sein in diesem in dieser anders anfänglichen Wesung der Wahrheit des Seins als Ereignis grundsätzlich, allerdings in grundsätzlichen eindeutigen Zügen, Grundzügen, Strukturen entworfen. Und hier muss man nun ganz deutlich sagen, auf der Seite 26 etwa, eine der deutlichsten Stellen in den Beiträgen zur Philosophie, heißt es, das Sein selbst wäst nicht als der Gott. Das ist das, was Heidegger einmal früher in der ersten Ausarbeitung und dann von ihm verworfenen Ausarbeitung des dritten Abschnittes von Sein und Zeit, Zeit und Sein, die theologische Differenz genannt hatte. Die Differenz von Gott und Sein. Und das bedeutet eben, und das schließt zugleich ein, Gott, also das Sein selbst, wäst nicht als Gott. Gott ist weder ein Seiendes, und das heißt weder das höchste Seiende, noch das Sein als Sein. Das ist viel, viel denkender gedacht, als dass wir hier so mit einfachen Marken spielen könnten. Sondern, und dann wird angegeben, das Verhältnis, das innere Verhältnis von Ereignis und Gott, und da heißt es dann, in einer Formulierung, die sich dann durchhält in den Beiträgen zur Philosophie und die, wie ich meine, die durchsichtigste und auch eindeutigste ist. Da heißt es, das Ereignis übereignet den Gott an den Menschen. Aber welchen, wie der, welche Erscheinungsform er hat, das entzieht sich natürlich dem endlichen Denken Heideggers. Also das Ereignis übereignet den Gott an den Menschen, aber das Ereignis ist nicht selbst der Gott. Und das Ereignis eignet den Menschen dem Gott zu. Also das Verhältnis von Gott und Mensch und Mensch und Gott. Das muss man immer vor Augen haben. Und wie geschieht, wie ist diese Übereignung und Zueignung struktural gedacht? Hier wird in Strukturen gedacht und nicht in irgendwelchen Augenblickseinfällen eines genialen Kopfes. Die Strukturen sind, wie ich es gestern in der ersten Diskussion kurz angezeigt hatte, die Grundstruktur, wenn man sich die nicht erarbeitet hat, für den Durchgang durch die Beiträge zur Philosophie, dann tappt man absolut im Dunkeln. Die Grundstruktur ist eben die, dass das der geworfene Entwurf erfahren wird als Ereigneter, die Geworfenheit als ereignet sein, nicht? Aus dem ereignenden Zuruf. Erst wenn das gesehen wird, kann überhaupt die Wahrheit des Seins geschichtlich gedacht werden, nicht historisch, geschichtlich gedacht werden. Seinsgeschichte. Seinsgeschichte, ja, aber das ist eine Form von Geschichtlichkeit, die Sie mit Ihren historischen Kategorien ja heute gar nicht andenken können. Nein, da müssen Sie erst aber nachdenken. Ja, nachdenken, aber da müssen, denken. Da müssen Sie einen Sprung vollziehen, von der Historie in die Philosophie. Ja, ich vollziehe den Sprung, versuche zu springen, aber der Absprung ist ja, sehr schwer. Ja, das muss man natürlich einüben. Manchmal springen manche Leute auch in den Abgrund dann, nicht? Ja, weil sie nicht die nötigen Voraussetzungen dafür mitbringen. Das nehme ich Ihnen auch nicht übel. Also, damit möchte ich sagen, ist vielleicht die erste Frage von mir in eine eindeutige Antwort gebracht. Warum Plural, warum Singular? Jetzt kommt gleich die zweite Frage, die sich inhaltlich unmittelbar an die erste von Ihnen anschließt. Es ist nicht so, dass hier nur die griechischen Götter und vielleicht in der Vermittlungsform von Hölderlin, also die griechisch-hölderlinschen Götter, hier von Heidegger einfach herausgezogen werden und erneuert werden sollen, sondern was Heidegger denken möchte, als den Vorbeigang des letzten Gottes in der Dimension des Ereignisses, dass es weder der griechische sind weder die griechischen Götter, noch sind es die hölderlinschen Götter. Hölderlin hat für Heidegger nur eine Zwischenstellung zwischen dem ersten Anfang des Griechischen und dem anderen Anfang, in den er nur hineindeutet, ohne sich dessen selber bewusst zu sein. Also es handelt sich hier nicht um die griechischen und um die hölderlinschen Götter, sondern um eine Dimension des Göttlichen, die sich noch gar nicht inhaltlich näher beschreiben lässt, die sich grundsätzlich von der Wesensbestimmung der griechischen Götter und auch der hölderlinschen Götter unterscheidet. Warum? Weil nämlich die griechischen Götter eine ganz bestimmte Ontologie einschließen, nämlich das Seinsverständnis des erstanfänglichen Denkens. Und auch das Hölderlinsche, die hölderlinschen Götter sind ja nicht schon von Hölderlin gedichtet aus dem seinsgeschichtlichen Seinsverständnis. Also wenn man das so grundsätzlich denkt, wenn man sieht, von woher sich die grundsätzlichen Unterschiede ergeben, dann kann man nicht mehr sagen, hier bei Heidegger werde ein Rückgang in die Mythologie vollzogen, in die griechische und in die heidnisch-hölderlinische. Das ist alles zu einfach. Das kann man sagen, natürlich, ich kann es keinem verwehren, aber ich kann ihm nur sagen, damit hast du daneben gegriffen. Die zweite Frage und dann die dritte Frage von Ihnen, der Universalanspruch Heideggers, seines Denkens, seines also neuen Denkens, wie Sie es formuliert haben, sei dieses von Heidegger entworfene seinsgeschichtliche Seinsdenken, habe es einen, sei es verbindlich für alle Kulturen. Da wäre doch die Gegenfrage zu stellen, war das Denken des Aristoteles und des Platon und des Descartes und des Kant und des Hegel, war das gemeint gedacht als ein für alle Kulturen verbindliches? Zunächst einmal stellte sich doch hier jede von mir eben angesprochene große abendländisch-europäische philosophische Grundstellung in die philosophische Geschichte, Geistesgeschichte des abendländischen Europas. Nicht? Und dann erst, wenn man sich das klar macht, nicht? Heideggers Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt, die so gestellte Seinsfrage, von der er in den Beiträgen zur Philosophie sagt, es sei immer noch, nach wie vor, seine einzige Frage, nicht nur, dass sie sich immanent wandelt, dass sie einen immanenten Wandel durchmacht, eben wie ich gestern ausführte, von der transzendentalen Formulierungsweise übergeht in die seinsgeschichtliche Formulierungsweise, dass er sich hier drin, also in dieser Frage, die in der Tat eine universell gestellte ist, so, dass sie das Ganze der bisherigen abendländischen europäischen Philosophie mit all ihren Grundfragen einbegreift und sie kritisch überfragt und die Grundfragen, die bisherigen Grundfragen der abendländischen Philosophie in eine neue Grundstellung hinüberbringt, verwandelnd hinüberbringt. Darin liegt das Universale, dass Heidegger mit seiner Frage nach dem Sinn von Sein, die Frage nach dem Wesen der Welt, nicht des Kosmos, nach dem Wesen der Welt, nach dem Wesen der Zeit, nach dem Wesen des Raumes, nach dem Wesen der Bewegung, nach dem Wesen des Menschen, nach dem Wesen der Wahrheit, dass all diese Fragen, die ja auch im antiken und im mittelalterlichen und im neuzeitlichen Denken in sich doch eine Zusammengehörigkeit zeigen, dass er mit seiner Frage nach dem Sinn von Sein eben genau den Punkt angreift oder aufgreift, wo alle diese Fragen zusammengehen, immer schon zusammengegangen sind, um nun in einer neuen und ursprünglicheren Frageweise dieses Bündel in sich gibt, diese in sich gebündelten Fragen neu aufgreift und, wie Heidegger sagt, wie ich meine, mit einem sehr treffenden Wort, in eine neue Grundstellung bringt. Das ist der Universalanspruch, aber der Universalanspruch ist zunächst eine philosophisch grundsätzliche Auseinandersetzung mit der gesamten abendländischen Philosophie. Darin liegt auch die Größe Heideggers. Und jetzt kommt die vierte Frage ganz schnell. Die Stellung der Götter im Seinsproblem, diesen Spruch aus der Sammlung, aus der Erfahrung des Denkens, zu spät und zu früh, nicht? Das ist auch ganz eindeutig zu beantworten. Man muss nur die Zusammenhänge kennen. Zu spät. Wir kommen für die Götter zu spät. Das heißt, wir kommen für die bisherigen Götter. Das heißt, sowohl für die griechischen Götter, wie für die hölderlinischen Götter, wie für den christlichen Gott zu spät. Das muss einmal ganz klar ausgesprochen werden. Das haben wir ja auch hier schon ausgesprochen. Das schließt aber nicht aus, dass dennoch die christliche Theologie und auch Philosophie dennoch versucht, Wege zu finden, auf denen sie mit diesem Denken Heideggers ins Gespräch kommt. Und dieses Gespräch finde ich auch sinnvoll und fruchtbar. Und zu früh für das Sein, weil wir eben noch nicht das Sein in seiner ihm eigenen Wahrheit als Erfahrung, als Ereignis wohl schon gedacht haben. Im Denken aber, dass im Denken nur Gedachte, die im Denken nur gedachte Wahrheit des Seins als Ereignis ist noch nicht Geschichte gründend. Damit noch nicht die Geschichte des möglichen anderen Anfangs gründend, sondern das Denken ist nur dieses, ist nur vorbereitet in Bezug auf dieses Gründen. Und deswegen kommen wir für das Sein zu früh, und nun sage ich noch etwas dazu, jetzt ergänzt sich Heidegger, und für den Gott, den letzten Gott, aus der geschichtlichen Wesung der Wahrheit des Seins als Ereignis kommen wir noch mehr als zu früh. Das heißt, wir müssen erst, um überhaupt den Gottesgedanken wieder in einer zureichenden Weise denken zu können, müssen wir erst das Sein in seiner ihm eigenen Wahrheit als Ereignis denken. So ist der Spruch, das ist ein ganz... Ja, ja. Aber nur noch eines zu dem Gott und den Göttern. Sie sagten also, es geht hier nicht um eine konkrete Bedeutung des Gottes oder der Götter. Es wird also nur, wie wir ja wissen, von Heidegger eine Dimension angedeutet. Meine Frage, bleibt das dann nicht sehr formal und eigentlich nur eine künstliche Konstruktion? Ich sehe nicht, wie man den Terminus Gott oder die Götter verwenden kann, unabhängig von einer bestimmten, von einer religiösen Tradition, welche immer, die christliche, die islamische, hinduistische, buddhistische. Ansonsten, Heidegger entnimmt diesen Begriff ja aus einer solchen religiösen Erfahrung, muss nicht richtig unbedingt die seines eigenen Kulturkreises sein. Wie kann ich dann aber behaupten, ja, das hat überhaupt keinen Inhalt, das ist was ganz anderes, das ist dann nur formal. Wie kommt das dann? Ja. Und der Gott, so wie das Sein sich immer entzieht, der erscheint dann eh nie und es wird nur eine Vision verkündet. Ja. Das kommt mir manchmal so vor wie die Lehre vom verschwundenen Imam, der nie mehr, und man gibt nie einen Umstand an, unter welchem er dann erscheinen könnte. Sind das nicht alles dann einfach säkularisierte Heilsschemata? Nach dieser Art eben, das Paradies ist uns verloren gegangen, die Erfahrung des einen Absoluten und so weiter. Und jetzt sind wir also in der Entäußerung und in der Entfremdung, aber die große Vision dessen, dass alles anders wird, wird angezeichnet. Und ich glaube, dass eine über Jahrhunderte und Jahrtausende gewachsene Religion mit der Erfahrung der Menschen, die diese leben, hier irgendwie unmittelbarer und glaubwürdiger ist, als dann eine ganz formal aller Inhalte entkleidete Begrifflichkeit. Ich frage mich immer, warum spricht dann Heidegger noch von dem Gott und den Göttern, wenn das überhaupt nichts zu tun hat, auch nicht mit den Griechen und auch nicht mit Hölderlin, obwohl ich es anders empfinde, wenn ich die Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung lese. Da müsste man sich immer einbläuen, dass man das ja gar nicht so interpretieren darf, wie das von Heidegger selbst vermittelt wird. Denn da ist schon eine gewisse Unmittelbarkeit, ja, ja, des mythischen, emotionalen. Ja. Das ist also mein, ja, ja. Wenn ich dazu die letzte noch, Aporie. Ja, ein ganz ja. kurz noch ein Wort dazu sagen darf. Zunächst einmal würde ich auf Ihre zuerst so formulierte Frage, ist das nicht nur formalisiertes, rein formales Sprechen Heideggers, wenn er von den Göttern und dem Gott, dem letzten Gott spricht, wie lässt sich der doch etwas mehr, wie lässt sich ihm etwas mehr Konturen geben? Da würde ich zum Beispiel als methodischen Weg auch den vorschlagen, den gestern Herr Kollege Thurn, Herr eingeschlagen hat. Das ist meiner Ansicht nach der einzig hier angemessene Weg, der gegangen werden muss. Wir müssen zunächst ansetzen bei der Art, wie Heidegger sich auseinandersetzt, mit begrifflichen Mitteln, auseinandersetzt mit der metaphysischen Theologie, mit der metaphysischen Theologie, um dann zu sehen, was ist hier eigentlich das Metaphysische in der Gottesthematisierung und insofern das Unzureichende. Und von daher gibt es dann eine formale Anzeige, und jetzt bin ich bei einem höchst phänomenologisch-hermeneutischen Begriff Heideggers, von daraus ergeben sich die formalen Anzeigen für den denkerischen Entwurf der Dimension der Götter, des Gottes, im Urbereich, nenne ich es jetzt mal, des Ereignisses. Und nun das Letzte noch auf Hölderlin. Natürlich, wir haben da etwas angesprochen, dem stimme ich zu. Aber Heidegger beansprucht ja auch nicht, Hölderlin einfach nur immanent zu interpretieren. Nicht? Sondern es ist keine bloß immanente, es ist immer eine transzendierende. Natürlich sich orientierend an dem immanenten Gehalt, aber doch eine transzendierende Interpretation. Und so müssten wir die Hölderlin-Interpretation lesen, dass er durch die transzendierende Interpretation gibt er Hinweise, zeigt er hinein in die Dimension des aus dem Ereignis zu denkenden Göttlichen. Aber das sind nur einige Schritte, die er von Hölderlin aus macht, ohne hier zu sagen, das ist Hölderlin, alles das, was ich sage, ist Hölderlin immanent und das übernehme ich. Nicht? Die Interpretationsweise, der interpretatorisch-hermeneutische Umgang Heideggers mit Hölderlin ist ein vielschichtiger, als man sich das so einfach vorstellen könnte. Ja, jetzt. Ha chiesto la parola il professore Esposito, però se deve intervenire. Ecco, se mi consenti il professor Pinzi. Ich wollte nur etwas, nur ein Wort. Nicht? Ja. So. Sie haben gesagt, in den Beiträgen gibt es so diese, das sei West nicht als Gott. Ja, aber das ist auch, ich meine, das ist logisch, das war auch logisch vorher. Nicht? Warum müssen wir in den Beiträgen das lesen? Nicht? Denn es war immer so gesagt, denn wenn das Sein allmählich als Gott wesen würde, hätten wir die ontologische Differenz schon verloren. Das wäre diese ontologische Differenz aufgehoben. Das ist selbstverständlich, dass das Sein als Sein nicht als Gott wesen kann. Aber das von Heidegger gedachte Sein, nicht das ipsum esse oder sowas. Ja, aber ich meine nicht, dass wir nur in den Beiträgen das lesen. Ja, das ist richtig, ja. Das war vorher das. Ja, bei Heidegger implizit, vorher. Jawohl. Bei Heidegger im Prinzip vorher. Ja, das wollte ich auch nicht ausschließen. Ich wollte nur gerade jetzt auch den Finger betonen, auf die Beiträge legen. Ja, betonen, aber nicht, dass in den Beiträgen etwas Neues da ist. Ich bin so der Meinung, dass was Heidegger gesagt hat, hat alles in seinen ersten Werken, als er im Leben war. Ja, nur das Seinsgeschichtliche nicht. Wir müssen die Kontinuität sehen. den Zusammenhang des ersten und des zweiten Weges, aber innerhalb dieses Zusammenhanges müssen wir auch den wesentlichen immanenten Wandel sehen, den Heidegger in den Beiträgen sehr stark betont. Ja, sehr stark betont schon. Man darf nicht harmonisieren und auch nicht auseinanderlassen. Ja, natürlich, etwas betont schon. Ich gebe zu, aber nicht, dass er etwas Neues sagt. Die Grundentscheidungen nicht. Die ontologische Differenz ist unangetastet. Sie wird nur in sich seinsgeschichtlich. Ja, jawohl. Danke. Allora, il professor Esposito. Esposito. Ja, ich habe nur zwei kurze Fragen zu stellen. Die erste an Herrn Professor von Herrmann. Wenn ich richtig verstanden habe, Ihre Rekonstruktion der Heideggers Gottesfrage hat als Brennpunkt der folgende. Der göttliche, nicht metaphysische Gott, der durch im Dasein ereigneten heiligen Zeitraum vorbeigeht, ist kein Seiendes, sondern eine, um so zu sagen, phänomenologische Gabe. Und in diesem Sinn und nur in diesem Sinn zur Wesung der Wahrheit gehört. Also, können Sie bitte diese phänomenologische Dimension des Vorbeigangs zwischen Ankunft und Flucht des Gottes erklären? Und ist dieser Gott phänomenologisch eine freie Möglichkeit oder eine nicht metaphysische und seinsgeschichtliche Seinsnotwendigkeit? Die zweite Frage an Herr Professor Ott. Sie haben von der katholischen Wurzel Heideggers gesprochen. Gibt es auch die Möglichkeit, diese katholische Wurzel gerade in eine protestantische Wende neu zu interpretieren? Durch die Annahme Luthers sicher, aber auch über Luther hinaus und sicher in einem nicht dogmatischen Sinn. Danke. Schön, ja. Bitte? Na gut, ja, ist klar. Frage an Professor Ott. Eine sehr gute. Also Sie zitieren eine Stelle aus, aus dem Itinerarium Mentis in Deum des heiligen Bonaventura. Aber in dieser Stelle schließen sich Sein und Nichts auseinander. Ja? Im Denken Heideggers im Gegenteil. Verschränken sich Sein und Nichts. Wie zum Beispiel die Vorlesung über Heraklit vom Jahre 1943 lesen, ja, wird gerade dieses Thema des Widerspruches behandelt. Ja. Also Sein und Nichts verschränken sich für Heidegger. Das Nichts ist sozusagen dem Sein immanent. Sozusagen, weil das ist nicht die heideggersche Terminologie. Also, gerade in diesem Punkt kommt der Unterschied heraus gegenüber dem mittelalterlichen Denken. Ja. Also, im mittelalterlichen Denken sind Sein und Nichts scharf getrennt, auseinander, ganz auseinander. Ja, gut, ja. Im Heidegger nicht. Wollte ich auch sagen. Heidegger behandelt gerade diesen Widerspruch, der er aber nicht dialektisch aufgehoben wissen will. Ja, das ist meine Frage. Hey, Professor Simon, bitte. Ja, ja, kommt was. Ja, ja. Tun Sie das bitte. Nein, bitte. Bitte. Ich wollte auf die Diskussion hier eben auch eingehen. ich möchte zwei Punkte erwähnen. Das eine ist, oder der eine ist, Heidegger bezüglich der Fragestellung Gott und Götter etwas verständlicher zu machen, weil da, glaube ich, bislang noch Dimensionen der Fragestellung ausgefallen sind. Und zweitens aber auch eine kritische Anfrage an Heidegger stellen, und vielleicht gibt es jemand hier, der dazu Stellung nehmen kann. Das erste ist, wir denken, und dazu gibt Heidegger einigen Anlass, eben immer sehr in einer philosophiegeschichtlichen Tradition, die seit der Neuzeit, aber auch schon seit dem Mittelalter, sich abgelöst hat von einer bildungsgeschichtlichen Tradition, eine bildungs- und welt- und kulturbildungsgeschichtliche Tradition, die für die Griechen, die Antike und Spätantike noch völlig selbstverständlich war. In einer solchen bildungsgeschichtlichen Tradition ist die Rede von den Göttern vorhanden und eine ganz andere selbstverständlich, als wenn man sie sofort im höchsten Sinne als Konkurrentveranstaltung zu dem einen Gott, die vielen Götter im Sinne des Polytheismus und Monotheismus formuliert. Diese höchst hinauf Stellung sozusagen der Frage Monotheismus, Polytheismus, im Übrigen erst eine des 19. Jahrhunderts, wo ja auch diese Begriffe vorzüglich in Umlauf gekommen sind. Damit lassen sich christliche, aber auch abendländisch-europäische Bildungstraditionen gar nicht fassen. Schon deswegen nicht, weil man ja, und wenn Heidegger, wie Sie ja heute erläutert haben, Bernhard von Clairvaux oder Eckhart oder auch Bonaventura gut kennt, weiß er doch, dass es da gar nicht um den monotheistischen Gott geht, sondern selbstverständlich um den trinitarischen Gott. Und der trinitarische Gott ist nicht nur ein Gott, der eigentlich doch einer ist und im Grunde dann aber in drei Teile sozusagen zerlegt wird, sondern das sind ja Welt und Mensch und Beziehungsverhältnisse ganz eigens entfalteter, nicht mehr unter eine monokratische Kategorie zu fassenden Verhältnisse. Mir ist völlig klar, dass Heidegger aus solchen monokratischen Einbeziehungen heraus will und heraus muss, weil das sein Unglück und sein Schicksal und seine Schwere war, wie es in einer Sozialisierung kleinfamiliärer Art und provinzialistischster Art ja überhaupt das Gängige ist, immer diese monokratischen Beziehungen, nur eine Beziehung und sonst gibt es nichts. Da ist die Weltoffenheit von Familien nicht da, ist die Kulturoffenheit von einer Stadt nicht da, und aus diesen Gründen und Hintergründen heraus ist mir völlig verständlich, warum er sozusagen gegen Monokratismus ist. Die Frage ist natürlich die, ob man diese Kritik von Monokratismus gleich so hinaufschrauben muss, dass man das also diese Frage nur stellen kann als Frage an Gott oder nicht Gott, an einen Gott oder viele. Das ist etwas, was ich kritisch nachfragen möchte und jetzt hier schon tue, ob Heidegger nicht immer zu sehr verallgemeinert, und zwar geschichtlich wie aber auch metaphysisch, dass er also die bestimmteren Fragen, die ihren jeweiligen genauen Stellenwert haben, immer zu den Letztfragen hochstilisieren muss und anders sie offenbar nicht artikulieren kann. Man kann das auch so sagen, er kann nicht offen kommunizieren, sondern nur indirekt über immer die höchste Instanz. Das ist ein Kommunikationsproblem allerersten Ranges, in der Tat, dass man nur noch indirekt kommunizieren kann. Das kann die heideggerische Beziehungssprachnot sein, das kann ich etwas vertiefen. Das ist eine kritische Anfrage. Aber ich wollte zunächst mal Heidegger da und unsere Frage hier etwas verständlicher machen. Seit dem Mittelalter leider, auch schon seit der mittelalterlichen Scholastik, nicht aller, aber vor allem der aristotelischen, nicht so sehr der platonischen, also bei Bonaventura sieht das ganz anders aus als bei Thomas von Aquin, und die haben das ja schon ausgetragen und nicht ausgetragen und sich sind da ein wenig aus dem Wege gegangen. Gibt es in Europa die Tradition der Bildung und der Kulturbildung vorzüglich dann nur noch im Sonderbereich der Kunst? Da haben wir ja in ganz Europa diese griechischen Traditionen auch ernst genommenermaßen bis hin zu den barocken Himmeln, wo neben den Aposteln und dem Jesus und der Maria auch eine Venus steht und ein Apoll und so weiter. Da kann man sich fragen, ja, haben die das alles überhaupt nicht gesehen? Man muss sagen, dass die gleichzeitige Scholastik der Zeit, etwa eines Suarez, das überhaupt nicht reflektiert und gleichzeitig der Kirchenbau das bringt. Die Österreicher und Bayern werden das gut wissen, was da an den Himmeln alles zu sehen ist, und man sich fragt, wieso ist das eigentlich durch die Zensur gegangen? Das hätte doch gar nicht durchgehen dürfen. Man kann doch jetzt sagen, also da müssen die doch zweierlei christliches Kultur- und Bildungsbewusstsein gehabt haben. Ein theologisch zensuriert reflektiertes, das kann man dann von mir aus Metaphysik nennen, und ein unzensurierteres, lebensgestalterisches, weltgestalterisches, naturgestalterisches Christentum, das das ganz selbstverständlich macht, so selbstverständlich, dass man sich eigentlich wundern muss, dass es das gibt, angesichts einer solchen Philosophie. Und ich denke, das hat die europäische Tradition immer schon gehalten, dann im Bereich der Kunst und der Literatur, diese Tradition der Götter, das ja, die ja auch bei den Griechen bereits Kunstgötter waren. Und jetzt müsste man mal die Frage stellen, welche Bedeutung haben denn die Kunstgötter? Das geht bis hin zu Wagner in der Musik oder in die Opern und großen Musikdramen. Das geht bis zu Goethe hin. Sein Faust ist ohne das gar nicht zu denken, die ganze Auseinandersetzung damit. Das ist nicht nur eine philosophie- und geistesgeschichtliche Auseinandersetzung in dem Sinn. Warum denn? Das geht bis hin zu James Joyce und Ulysses, wo er einen Kosmos europäischer Bildungsgeschichte repräsentiert und vergegenwärtigt. Das müsste man mal aus so einem Horizont befragen, und bevor man das fragt, sich klar sein darüber, dass wir eine Spaltung haben seit dem Neuzeit sowieso, aber auch schon seit dem späten Mittelalter. Hier ist die Philosophie und die Wissenschaft und da ist die Kunst- und Kulturtradition. Beide haben nichts miteinander zu tun, und es war ja nicht umsonst Hölderlin, der hat ja nicht nur Heiliger inspiriert, sondern man könnte sagen, Hegel wäre ein Kantianer geblieben, hätte nicht die Gespräche 96, 97 mit Hölderlin. Hätte die Lebens- und Wahrheitsansprüche waren gewissermaßen zu einem transformierten Kantianer und hat sein altes Denken aufgegeben. Und die Kunst wird seit Hegel, für Hegel wichtig, aus solchen Gründen, nicht nur als Ästhetik, als Disziplin, für Schelling wichtig, für Nietzsche wichtig, für Kierkegaard wichtig, eben bis zu Heidegger. Und ich denke, diesen Zusammenhang von Kultur, Bildungsgeschichte und in nicht bloß disziplinarischen Sinn Kunstgeschichte und Philosophie und Denkgeschichte muss man einbeziehen, um diese Fragen des Verhältnisses der Götter und des Gottes und des Geheimnisses, was noch davor liegt, zureichend zu stellen, dann ist es etwas mehr, Herr Kollege, als nur eine formale Eröffnung von Heidegger, denn ich denke, dieses wusste er nun wohl schon auch. Also das wäre so eine Anregung, die Frage Gott und die Götter und die Gottheit mal in diesem Zusammenhang und aus dieser Tradition zu stellen. Meine kritische Frage, und die fasse ich jetzt kürzer, ist die, also ich habe schon gesagt, muss denn Heidegger immer monokratische Beziehungs- und Einbeziehungsverhältnis mit ihrem Ausschluss-Einschluss-Charakter, die natürlich hoch konflikthafter Art sind, nun gleich immer in die allerhöchsten, ja sagen wir, geschichtlichen, metaphysischen Ausschluss-Einschluss-Verfahren verwickeln, sodass man also unter der Gottesfrage gar nichts verhandeln kann, wenn man sagt, na, es geht eigentlich ums Essen und Trinken, aber nun muss es die Gottesfrage sein. Ne? Das sind ja vielleicht so seminaristische, also Verrücktheiten, die ihr so kennt, aber das legt sich ja vielleicht. Also kurzum, diese Hinaufschraubung der Fragestellung und die Ausschließung. Zur Ausschließung, wenn man den Timaios von Platon liest, ist nämlich da genau schon das Problem des Gottes und der Götter, der Natur, des Kosmos und der Bildung verhandelt. Und da wundere ich mich immer, warum Heidegger solche Angebote, wunderbare Angebote für sein eigenes Denken nicht aufnimmt. Nur deswegen, weil es heißt, Platon ist also auch schon der Idee verfallen, ist der Anfang der Metaphysik in seinem Sinne. Und das geht bis dahin, dass man Heraklit liest und er hat einen ganz anderen Logos-Begriff, als die historischen Philologen den nun so rausbringen, als bloßen Zuordnungsbegriff. Ist das doch ein Mitteilungsverhältnis und selbst Welt und wörtliches Mitteilungsverhältnis bei Heraklit, was das Weisheitiger einerseits hat ja nun einige gute Aufsätze dazu geschrieben, auf der anderen Seite wird also unter dem Stichwort Logos nun wieder die ganze Logos-Tradition also ausgeschlossen, weil das nun eben metaphysisch sei. Also zu diesen beiden Fragen des geschichtlich-kulturgeschichtlichen Ausschlussverfahrens, wie mir scheint, bei Heidegger überflüssiger Art und des Übersteigerungsverfahrens hätte ich gerne wo immerher einige Antworten. Ja, danke. Also Professor Ott, wir haben 10 Minuten. Ja. Insgesamt 3 Minuten. Ja. Zu Herrn Esposito, vielen Dank für die Frage. Es ist ja ein weites Feld, nicht? Ich will das Lebensgeschichtliche mal beiseite lassen, also die Frage, wie wir jetzt wissen aus dem Briefwechsel Martin Heidegger, Elisabeth Blochmann aus den Anmerkungen, dass die evangelische Trauung sehr bald nach der katholischen vollzogen worden ist, das was etwa Krebs nicht gewusst hat und solche Dinge, wie weit er also nun einbezogen worden ist in denn die Konfessionalität, nicht wahr, der Schwiegereltern und dergleichen, lass mal beiseite. Auch die Frage, wie weit Husserl sehr angetan war davon, dass Heidegger sich nun vom Katholizismus zum Luthertum bekehrt hat, das ist auch beiseite geschoben, spielt eine wichtige Rolle, es ist nicht ganz unwichtig. Frage der Auseinandersetzung. Ich habe versucht, diese Wendung, nicht, über die Mystik sozusagen, über Schleiermacher und Luther, den er im Grunde noch höher als die Mystiker einschätzt, einmal aufzutun, ist es dann wiederum die Zeit der frühen Marburger Jahre, etwa dieses emphatische Votum von Bultmann, der da schreibt, wir haben da jetzt einen neuen Philosophen, der aus dem scholastischen Mittelalter kommt, sozusagen wie einer aus der Kälte, aus der Nacht kommt, das aber alles weiß und kennt. Und nun den Luther besser kennt als unsere eigenen Theologen. Nicht? Dieses emphatische, er ist bei mir im Paulus-Seminar, ich arbeite mit ihm zusammen. Die Beschäftigung mit Luther, dass er die Weimarer Ausgabe nun benutzt hat und all dieses, ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht beurteilen, ich meine aber, es war doch eher aufgesetzt. Es ist nicht von innen heraus, es ist nicht von einem Heidegger, wie ich versuche ihn zu verstehen, von innen heraus zu erklären. Aber das ist eine ganz vorläufige Antwort. Ich weiß, sie ist nicht ganz befriedigend, aber so etwa wäre meine Erkenntnislinie. Wir müssen ja, das ist halt das Eigenartige mit einem Menschen, einem Philosophen, auch biografisch, das heißt also historisch umgehen. Es ist sehr schwierig, immer zu sagen, es passe ich auf, ist, denke ich, seinsgeschichtlich oder seins. Mit dem Heidegger muss ich auch seinsgeschichtlich umgehen, aber ich kann es. Jeder, das habe ich auch gemerkt, die Philosophen müssen immer erst aha sagen, jetzt muss ich den seinsgeschichtlichen Epochenbegriff verwenden, auch wenn ich früh und spät sage, zeitliche Begriffe, muss ich das jetzt rein historisch tun. Also was die armen Historiker von Heidegger alles zu hören bekamen, ist mir bekannt. Ich gehe damit um, lasse mich auch davon nicht mehr beeindrucken, versuche nachzudenken und überlege mir halt auch immer, wie ist es jetzt? Ist es der andere Anfang schon da oder ist er über uns hinweggekommen? Wie ist es mit der fernen Verfügung, die die Menschen in sich tragen, die die Götter verlangen von den Menschen, den Beiträgen können Sie das lesen, was die Götter verlangen, sind da große Autokraten, verlangen, dass die Menschen ihnen zur Verfügung stehen. Aber diese ferne Verfügung kommt halt auch 1932 und vor allem 1933 vor und da meint er das ganz anders, aber lassen wir das beiseite. Es wäre das Problem der Kontinuität bei Heidegger zu stellen und der Brüche. Und ich meine, dass die Frage der ob es eine Phase gegeben hat, in der Luther oder überhaupt ein neues Religionsverständnis ihn geprägt hat, steht dahin. Ich glaube nicht, dass er geprägt worden ist davon. Zu dem anderen, und nun, Herr De Vitis, ich weiß, ich habe das mir nicht leicht gemacht, und übrigens, die Aushebung, also die Unterstreichung, oder die Kursiv ist im Original des Breikschen Buches, also esse, non esse, nihil, alles was ich hier habe, omnino nihil, ist bei Breik herausgehoben, also in seiner Einleitung für diese Ontologie vom Sein. Also das Buch, das Heidegger mit dem Heidegger gegangen ist, vermutlich viele Jahre. Also herausgestellt. Und nun gehen Sie mal auf die Sprachgewalt Heideggers und ich versuche auf die Sprache Heideggers zu hören. Da spielt das Wortfeld Flucht und Nähe und Annäherung. Ja, spielt eine große Rolle. Und hier haben wir, nur das ist assoziativ, die Plena Fuga. Hier ist etwas in voller Flucht, nicht nur in Fuga, in Plena Fuga. Hier haben wir Occurrere, und das heißt nicht begegnen, das heißt auch entgegenlaufen. Nehmen Sie das Wortfeld Laufen bei Heidegger mit all den Komposita. Nehmen Sie mal das in den Beiträgen, was Laufen, Vorlaufen heißt. Ich sage doch nur, wie ich das in die Sprache, ich kann das doch, wir müssen doch philologisch vorgehen. Hier ist Occurrere und das heißt entgegenlaufen. Dieses Sein und das Nichts sind nicht getrennt. Sie sind getrennt und gehören zusammen. Das ist ganz klar, auch bei Heidegger ist Sein und Nichts nicht verwoben. Wenn Sie die Vorlesung, die andere Vorlesung, was heißt Metaphysik lesen, dann ist es ja nicht ganz explizit so gesagt. Und hier ist die, zumindest der Anfang einer Zusammengehörigkeit gesehen bei Bonaventura. Und Breik hatte große Schwierigkeiten gehabt, weil er dieses als Schwierigkeiten mit der damaligen dogmatischen, scholastischen Philosophie, die Fribourg-Dominikaner haben ihm das vorgehalten. Das war sozusagen ein Ausbruch oder ein Bekenntnis von Breik, hier dieses den Theologiestudenten, für die war das Buch ja geschrieben in erster Linie, vorzustellen. Und wenn wir das nun philologisch genau lesen und die Heraushebungen bei Breik noch dazu sehen, dann haben wir, und das würde ich einfach als philologisch, ich kann ein bisschen Latein, auch so verstehen, dass hier dieses Nichts und das Non esse, es ist das Nihil und das Non esse. Es heißt dann später, ich habe die Stelle nicht weiter angegeben, cum autem non esse privatio sit essendi non cadit in intellectum nisi per esse. Das heißt, weil aber das Nichtsein die Entfremdung oder die privatio des Seins ist, kann es nicht fallen in den Intellekt, und zwar ist es die Anschauung auch Intellektum, als durch das Sein, nicht durch das Sein. Das heißt also, das Sein ist das, zumindest das Medium, das Vehikel, wodurch vom Intellekt das Nichtsein aufgenommen werden kann. Also wenn das keine Zusammengehörigkeit ist, dann können Sie mich natürlich steinigen. Ich als nur Historiker, der ein bisschen Latein versteht, nicht wahr, denke danach. Ich denke danach und frage mich, wie der junge Heidegger, der dieses nun zur Kenntnis, es ist nicht unmöglich. Es ist vieles, was unmöglich erscheint, möglich. Ja, ja. Also so ist es meine Behauptung, bitte, Sie können es ja widerlegen. Da müssen Sie es mir philologisch exakt widerlegen und sagen, was hier völlige Ausschließung ist, nicht wahr? Es ist Ausschließung und Verbindung, beides. Ja. So, das ist meine Interpretation. Ja? Ich glaube, jetzt haben Sie doch die Grenzen Ihrer Historie so weit überschritten, dass Sie sich aufs Glatteis begeben haben. Denn hier handelt es sich nun um einen der großen Kerngedanken der metaphysischen Ontologie. Da müssen Sie die Fragestellung kennen, etwa bei dem Vorsokratiker Parmenides. Sie müssen die Auseinandersetzung Platons in seinen Spätdialogen im Sophistes etwa mit Parmenides kennen, und zwar nicht nur so gelesen haben, sondern wirklich philosophieren, studiert haben. Dann wüssten Sie, dass das, was hier Bonaventura ausspricht, im Grunde genommen nur eine Wiederholung der These ist von Parmenides. Das heißt, er fällt hier sogar hinter die These von Platon im Sophistes zurück, denn Parmenides sagt, nur das Sein ist, das Nichtsein ist nicht. Und hier unter dem Problem der Zusammengehörigkeit bei Heidegger von Sein und Nicht ist nicht das zu verstehen, was Sie jetzt herausgestellt haben, nämlich dass wenn das Sein vor dem Nichtsein flieht und umgekehrt, dann habe ich doch eine Zusammengehörigkeit. Ja, Sie haben natürlich recht, insoweit eine Zusammengehörigkeit im Sinne des Gegensatzes. Aber das ist ja gerade die metaphysische Behandlung des Problems von Sein und Nichtsein, dass das Nichtsein das Sein ausschließt und umgekehrt. Und Platon ist im Sophistes derjenige gewesen, der gesagt hat, auch dem Nichtsein, dem Pseudos, kommt eine Weise des Seins zu. Und Bonaventura, wie gesagt, wiederholt hier nur, grob gesagt, die These von Parmenides, die auch die tragende durch die Metaphysikgeschichte hindurchgehende ist. Und bei Heidegger ist es doch so, Herr Ott, dass in Was ist Metaphysik wird ja erstmals gedacht, eine ganz andere Zusammengehörigkeit von Sein und Nichtsein. Nicht im Sinne der Entgegensetzung, sondern dass das Sein in sich das Nichts einschließt, dass das Sein sich erschließt als Sein und als Nichts. Gleichsam die Janusköpfigkeit des vollen Wesens des Seins. Das ist ein entscheidender, gewaltiger Stoß gegen die große metaphysische Zusammengehörigkeit von Sein, also im Sinne der Ausschließung von Sein und Nichtsein. Sie können also nicht, das geht ganz sicherlich nicht, Sie können nicht hier auf diese Stelle von Bonaventura verweisen und sagen, hier hat Heidegger, auch wieder natürlich aus katholischer Quelle, wo soll sie sonst herkommen bei Heidegger, nach Ihrer Sicht aus katholischer Quelle also angeregt worden, der Gedanke der Zusammengehörigkeit von Sein und Nichts. Also das hat weder was mit Historie und Philologie noch mit Philosophie zu tun. Jetzt ganz kurz die Frage von Herrn Esposito. Ich finde Ihre Formulierung sehr schön. Das Göttliche, sage ich mal jetzt, ja, in Beiträgen zur Philosophie, aber nicht nur in den Beiträgen zur Philosophie, vollkommen zu, nur weil wir hier von den Beiträgen sprechen, habe ich das mal daran festgemacht, nicht? Eine phänomenologische Gabe, Sie fragen nach dem phänomenologischen Charakter, ja, ich greife noch mal ganz kurz zurück auf das, was ich vorhin schon unter Anknüpfung an die Ausführungen von Kollegen Thonherr gestern ausgeführt habe. Heidegger fragt doch nach dem Ausdrücklichen und vor allem Unausdrücklichen operativen Seinsverständnis, im griechischen Verständnis der Götter, im christlichen Verständnis des Gottes und wenn er nun sieht, dass die so gestellte Seinsfrage, dass in diesem griechischen und auch im christlichen, dann auch im neuzeitlichen Seinsverständnis verstandene Sein nicht falsch ist, aber und eine unzureichend, das Wesen des Seins unzureichend erfahren und gedacht ist, weil das Sein ein ursprünglicheres Wesen in diesen metaphysischen, oder sagen wir mal griechisch, mittelalterlich und neuzeitlichen Seinsbegriffen verhülltes Wesen hat, dann denkt er, entwirft er das ursprünglichere Wesen des Seins und muss sich nun gleichsam zwangsläufig die phänomenologisch ontologisch seinsgeschichtliche Frage stellen, welche Erscheinungsweise hat jetzt das Göttliche im gewandelten Seinsverständnis, grundlegend gewandelten Seinsverständnis. Und nun versucht er auf dem grundlegend verwandelte Seinsverständnis, wie muss jetzt von diesem grundlegend verwandelten Seinsverständnis her die Erscheinung und Erscheinungsweise des Göttlichen gedacht werden. Und weil das Sein in seiner Wesung geschichtlich ist, ist auch das, was das Ereignis an den Menschen übereignet, also das Göttliche, mit dem Wesen des Seins geschichtlich. Geschichtlich also sich entziehend und sich zukehrend. Und hier hat eben sehr schön Bernhard Welde, den ich hoch schätze, ich habe auch in Freiburg in 50er Jahren bei ihm studiert, hier hat er seine Phänomenologie des Heiligen angesetzt und hat davon sehr viel verstanden. Aber das wird nicht so freihändig gemacht, sondern so, wie ich eben das gesagt habe, wir dürfen auch die Beiträge zur Philosophie nicht so verstehen, als ob Heidegger auf diesem kurzen Weg, in dem jeweils die einzelnen Abschnitte abgefasst sind, ob er auf diesem kürzesten Weg zu diesem Gedanken, zu dieser Gedankendichte gekommen ist, sondern jeder Abschnitt in den Beiträgen zur Philosophie ist eine ungeheure denkerische und sprachliche Verdichtung. Und diese Verdichtung, die muss aufgelöst werden. Die Verdichtung muss für die Interpretation rückgängig gemacht werden. Und dann kommt man eben, Herr Kollege Götter, zu einem ungeheuren, reichen Strukturgefüge. Das heidegische seinsgeschichtliche Seinsdenken ist genauso strukturenreich wie das transzendental-horizontale Seinsdenken, fundamental-ontologische in Sein und Zeit. Nur es zeigt sich in einer anderen Sprache und die darf einen nicht täuschen, sonst ist man selbst der Getäuschte. Dankeschön. Ich möchte einen Satz persönlicher Erklärung abgeben. Ich habe versucht, immer konstruktiv zu diskutieren, kontrovers. Ich muss aber hier und auch sonst erleben und über Dritte erfahren, dass immer wieder die Kompetenzfrage gestellt wird und vor allen Dingen die Diffamierung einherläuft. Ich meine, dass ich Heidegger beim Wort nehme, alles lese, was ich von ihm lesen kann, auch Briefe etwa, und wenn er dem japanischen Gelehrten sagt, ich darf zitieren, ohne diese theologische Herkunft wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Herkunft aber bleibt stets Zukunft. Dann ist es ein Satz, der mich ungemein beeindruckt hat, ehe ich den Brief an Jaspers kannte von 35. Das heißt, ich nehme das sehr ernst. Warum soll ich jetzt plötzlich hören, ja, es kann nicht anders sein, es muss eine katholische Herkunft sein oder so. Das ist von Heidegger selbst gesagt. Er ist davon durchdrungen. Er sagt ja, Herkunft bleibt stets Zukunft. Und ohne diese theologische Herkunft, das ist die katholische, gemeint, Vorlesungen 1909 bis 1911, wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Darf ich den Heidegger nicht beim Wort nehmen? Ich nehme ihn beim Wort. Und noch einmal zu der Textstelle. Breik hat das didaktisch aufbereitet. Esse, nihil, esse. Non esse, nihil und so weiter herausgestellt. Es ist ein erster Ansatz, nicht ausformuliert im Denken Heideggers, das ist ganz klar, ein erster Ansatz der Zusammengehörigkeit von Esse und Non-Esse und dem Nihil, und zwar in den Wortfeldern von Fuga und Occurrere und Cattere. Und da müssen Sie wieder Heidegger lesen, den Brief über den Humanismus lesen, um die Wortfelder zu hören.